Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 452 an Schiller. Ich bin, um mit Lüttner Wallen zu reden, sozusagen in Verzweiflung, dass Sie diesmal an unseren theatralischen Abenteuern keinen Anteil nehmen können, sowohl weil Sie eines hohen Genusses entbehren, als auch weil alles zur Sprache kommt, was uns im dramatischen Fache interessieren kann und worüber man doch nur eigentlich mit dem sich zu unterhalten imstande ist, der das unmittelbare Anschauen davon gehabt hat. So war gestern eine äußerst interessante Repräsentation. Pygmalion machte Anspruch an die höchste theatralische Würde und Fülle, und so wie Iffland den Wallen nimmt, ist es die personifizierte Weltleerheit, durch einen pudelnärrischen Humor ausgestopft und ausgestattet. Was er in beiden Rollen geleistet hat, wird durch keine Worte auszudrücken sein. Doch müssen wir abwarten, was Freund Böttiger leisten wird. Mündlich geht es eher an, dass man darüber sich einigermaßen erkläre. Montag wird Benjowski sein, Mittwoch der taube Apotheker, was er donnerstags zum Schlusse gibt, weiß ich noch nicht. Sobald er fort ist, eile ich mein Haus zu bestellen, um wieder bald bei Ihnen zu sein. Für Cottas Erklärung danke ich, doch halte ich es für besser, ehe man sich näher bestimmt, ein paar Bände Manuskript völlig rein fertig zu haben. Was einen etwas mannigfaltigeren Inhalt betrifft, darüber habe ich schon selbst gedacht, es wäre eine Gelegenheit, manches, wo man sonst nicht mit Hinweis anzubringen, und was dem Buchhändler nutzt, nutzt auch in jedem Sinne dem Autor. Wer gut bezahlt wird, wird viel gelesen, und das sind zwei löbliche Aussichten. Ebenso will ich meinen Faust auch fertig machen, der seiner nordischen Natur nach ein ungeheures nordisches Publikum finden muß. Freund Meier wird es auch für keinen Raub achten, zu dieser barbarischen Produktion Zeichnungen zu verfertigen. Wir haben den Gedanken, die Umrisse auf grau-braun Papier drucken zu lassen und sie alsdann auszutuschen und mit dem Pinsel aufzuhöhen. Eine Operation, die vielleicht nirgends so gut und wohlfeil als hier gemacht werden könnte. Es sollen bald einige Versuche der Art zum Vorschein kommen. Ich will nun auch Freund Humboldt antworten und ihn besonders ersuchen, mit Brinkmann einen prosodischen Kongress über Hermann und Dorothea zu halten, so wie ich ihnen noch mehr dergleichen Fragen im Allgemeinen vorzulegen gedenke. Indem Sie nur der Ilias erwähnen, fühle ich schon wieder ein unendliches Verlangen, mich an jene Arbeit zu machen, von der wir schon so viel gesprochen haben. Hoffentlich gelingen mir dieses Jahr noch ein paar Gesänge, indessen muß man alle Chorizanten mit dem Fluche des Bischofs Ernulfus verfluchen und wie die Franzosen auf Leben und Tod die Einheit und Unteilbarkeit des poetischen Wertes in einem feinen Herzen festhalten und verteidigen. Leben Sie recht wohl, ich muß mich schon wieder anziehen, weil die Zeit eines musikalischen Frühstücks herannahet. Die schönen Morgen sind diesen Festen günstig, da auch der Garten von der Gesellschaft mit genossen werden kann, denn fast ist mein Haus für den Zufluss zu klein. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und schicken Sie uns dieselbe wenigstens montags. Übrigens darf ich wohl mit einigem Triumph bemerken, daß ich als Impressar richtig gerechnet habe, denn ohnerachtet der erhöhten Preise ist das Haus noch immer voller als das vorige Mal gewesen, so daß wir, wenn es so fortgeht, diesmal auf die 7 Vorstellungen fast so viel als auf die vorigen 14 einnehmen. Sollte Schröder kommen, so kann man aufs Doppelte gehen, und selbst wenn Iffland künftig wiederkommen sollte, steigere ich wieder, denn das Geld wird immer noch wohlfeiler werden. Leben Sie nochmals recht wohl, genießen Sie der schönen Tage in der Stille, indes ich noch 8 recht unruhige auszudauern habe. Indessen wird's auch im Saaltale recht schön grün, und wir beginnen unser altes Leben. Weimar am 28. April 1798. G.